Schönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Auch ihr am Livestream, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Intensivabend. Es gibt wieder mal eine intensive Sache hier. Geht's euch gut? Weißt du, heute habe ich so nachgefragt, was denn heute dran ist, was wichtig ist und so. Und dann habe ich immer gehabt, hau ab. Und dann habe ich gedacht, hau ab, das ist gerade nicht so mein Ding. Und auf einmal kam es, ja, Teufel, hau ab. Und ich, ja, Teufel, hau ab. Aber dann hat Gott mir einen Vers gezeigt. Und der steht in Nahum 1, Vers 7. Jetzt wird es aber still. Ja. Gut ist der Herr. Eine feste Burg am Tag der Not. Er kennt die Zuflucht suchen bei ihm. Weißt du, und dann wusste ich, ja, wir müssen die Flucht ergreifen. Wir müssen die Flucht ergreifen. Unsere Zuflucht ist bei ihm. Wenn wir da sind, kennt er uns, sorgt für uns, ist für uns. Wir sind bei ihm. Wir sind am Geschehen. Und wir sind abgehauen. Wir sind raus aus der Welt, raus aus dem Menschlichen, raus aus dem Sichtbaren. Wir schauen aufs Unsichtbare, weil das ist ewig. Und das Sichtbare ist zeitlich und vergänglich. Weißt du, egal wie groß die Not gerade ist, egal was für Umstände, wir flüchten, wir hauen ab und alles wird ganz klein und manchmal erledigt sich das dann von selber. Weißt du, bis man wieder kommt, ist alles schon im Butter oder sieht ganz anders aus und man kann es besser ertragen und du hast deine Erfahrungen auch schon gemacht. Weißt du, Gott ist größer, größer als jedes Problem. Gott ist größer. Wir haben einen großen Gott. Weißt du, wir brauchen gar keinen so großen Glauben. Wir brauchen nur wissen, unser Gott ist groß. Er ist allmächtig. Er ist immer für uns. Und er kümmert sich um uns. Weißt du, er kümmert sich. Und wenn wir das glauben, dann geben wir ihm die Ehre. Weißt du, indem wir sagen, ja, steht geschrieben, ich glaube dir, ich glaube deinem Wort, ich danke dir dafür. Es steht geschrieben. Wenn wir dem Geschriebenen glauben und Gott vertrauen, ehren wir ihn. Wir lieben ihn damit, weißt du, so können wir die Liebe ausdrücken, indem wir ihm glauben. Einfach fest in unserem Herzen die Gewissheit haben. Danke, alle Sorgen darf ich auf dich werfen, weil du sorgst für mich. Du kannst viel besser sorgen wie ich. Ich zersorge mich nur und es kommt nichts dabei raus und ich kann meinem Leben keine Elle hinzufügen. Es steht geschrieben. Also was machen wir? Wir flüchten, wir hauen ab. Komm dir mit! Dann steigen wir jetzt ein in den gewaltigen Lobpreis. Er leitet uns und wir fliegen einfach ab. Geben ihm die Ehre, lassen los und hauen ab. Ja, genau. Jesus sagt zu dir, steh auf, steh auf. Wenn du irgendwas Negatives erlebt hast und vielleicht noch ganz gefangen bist in irgendwelchen negativen Gedanken, Jesus sagt, du steh doch einfach wieder auf. Steh auf in meiner Kraft. Das ist ja nicht deine Kraft, sondern das ist meine Kraft. Und werde Licht, ja, du bist ein Sohn der Herrlichkeit und meine Herrlichkeit, die strahlt durch dich. Amen. Ja. denn du bist Licht. Steh auf, steh auf, steh auf, denn du bist Licht. Steh auf, denn die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ja, die Herrlichkeit des Herrn geht auf in dir. Denn die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ja, die Herrlichkeit des Herrn geht auf in dir. Steh auf, steh auf, steh auf, denn du bist Licht. Steh auf, steh auf, steh auf, Stärke und Weisheit. Heilig bist du, Herr, voller Majestät. Du bist der Sieger, du bist der Sieger von Golgatha. Du bist das Lamm auf dem Thron, mit der Treue und Verhaftigen. So ist Gott der Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha. Du bist das Lamm auf dem Thron. Schauen nur auf dich, auf deine Herrlichkeit. gehen von Kraft zu Kraft, wir gehen von Sieg zu Sieg, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wir gehen von Kraft zu Kraft, wir gehen von Sieg zu Sieg, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halten nicht zurück, halten nicht. Liebesstrom. Tritt da rein in den Liebesstrom. Tritt ein in den Liebesstrom. Der sitzt da. Du kannst dich jetzt gerade füllen lassen von seiner Liebe. Tritt da rein. Lass dich füllen von seiner Liebe. Da ist ein Strom da. Du kannst richtig voller Liebe werden. Ja? Die Liebe ist ausgegossen in dein Herz, aber da kann jetzt richtig Liebe kommen von oben. Und ich sage dir, du brauchst Liebe. Du brauchst seine Liebe. Weißt du, seine Liebe ist völlig selbstlos. Völlig selbstlos. Weil er ist ein guter Gott. Weißt du, dass Gott gut ist. Gott ist gut und er ist so stark. Weißt du, Gott ist ein starker Gott. Er ist ein starker und ein guter Gott. Und ein Gott, der dich liebt. Der dich liebt. Gott liebt dich. Gott liebt dich ohne Ende. Wer wollte dich schon immer mal geliebt werden? Und Gott liebt dich. Er kann nicht anders. Er kann dich nur lieben. Und manchmal verlieren wir die Sicht für seine Liebe, weil so viele Probleme auftauchen und so sich rechts und links aufbauen und oben und unten. Und du weißt manchmal überhaupt nicht, liebt mich Gott noch oder ist er überhaupt noch da? Und da habe ich im Psalm, das geht mir heute schon ganz hart durch den Kopf, im Psalm von David. Und David gestaltet seine Psalme oft so, dass er eine Frage stellt und sie auch gleichzeitig beantwortet. ist ab Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und Berge sind, glaube ich, hier gemeint mit Problemen, mit großen Problemen. Manchmal sind die wirklich so hoch wie Berge, dass du gar nicht mehr drüber schaust. Und er fragt, woher wird meine Hilfe kommen? Woher wird meine Hilfe kommen? Hast du schon mal so eine Situation erlebt, ja, dass du überall Probleme hast und du siehst nicht mehr aus, noch ein, du weißt nicht mehr, was los ist, ja, und du sagst, woher wird meine Hilfe kommen? Und er sagt, David, das Allerstärkste, was du dir vorstellen kannst. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Weißt du, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wie groß ist so ein Berg gegen diesen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der alle Autorität hat, ja, der alle Autorität hat, der alle Kraft hat. Was will dich da bedrücken mit Problemen? Was will dich erschrecken mit Problemen? Sagen wir mal ehrlich, deine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann führt es noch weiter aus. Er wird nicht zulassen, dass mein Fuß wankt. Er wird nicht zulassen, dass du irgendwie fällst oder dass du zu Schaden kommst. Denn dein Hüter schlummert nicht. Weißt du, Gott schlummert nicht. Manchmal denkst du, Gott hat heute seinen Ruhetag. Wer beantwortet meine Gebete? Aber Gott schlummert nicht. Er ist immer nah an deinem Herzen. Der ist nah an deiner Not dran und hat schon alles in die Wege geleitet. Dann sagt er weiter, siehe, nicht schlummert, nicht schläft der Hüter Israels. Und denkt nicht, das ist nur an die Juden gemeint. Wir sind das Israel der Gläubigen, ja. Der Herr ist dein Hüter, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Und die rechte Hand hat immer was zu sagen in der Bibel. Die rechte Hand ist die Hand der Autorität, ja. Mit der rechten Hand schaffst du, und mit der Linkshänder bist du, ist die linke Hand. Aber es ist deine führende Hand, ja. Mit der rechten Hand segnest du. Und es steht an einer Stelle, der Herr tut Wunder mit seiner rechten Hand. Weißt du, wenn du Menschen die Hände auflegst, ja, kommen die Wunder auch aus deiner rechten Hand heraus. Oder aus deiner linken, ist ganz egal. Aber der Herr überschattet deine rechte Hand. Und es gibt noch eine andere Stelle, wo es heißt, ich glaube im Lukas-Evangelium, der Heilige Geist überschattete Maria und dann wurde Jesus geboren, ja. Und das wurde mir plötzlich so klar, wenn Gott unsere rechte Hand überschattet, ja, da kommen aus hier diese Wunder hervor, dieses Übernatürliche, ja. Dadurch, dass wir unsere Hand ausstrecken, wirkt er Wunder, er überschattet sie, seine Kraft ist da drauf, weißt du? Und wenn du deine Hand ausstreckst zu deinen Problemen, zu diesen Bergen, weißt du, dann überschattet Gott deine Hand und diese Berge müssen einfach weichen. Hast du das gewusst? Die Berge müssen einfach weichen. Wie das Gott macht, das kann dir ja egal sein. Aber diese Probleme müssen einfach weichen. Willst du mal deine Hand erheben und gegen deine Probleme ausstrecken und wirklich sagen, stopp in Jesu Namen, ja? Stopp in Jesu, das darfst du wirklich laut sagen, ja, heute einmal. Stopp in Jesu Namen. Schluss damit. Schluss mit lustig, das weicht jetzt, ja? Diese Berge werden sich einebnen, weil mir kommt Hilfe von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist eine klare Verheißung für dein Leben, ja? Du streckst deine Hand aus und dir kommt Hilfe, ja? Durch deine Hand, der Herr überschattet deine Hand und es fließt Autorität und die Dinge müssen sich fügen. Die Dinge müssen sich fügen, weißt du, das ist einfach die Wahrheit. Wir leben in dieser Wahrheit und es ist echt einfach, weißt du. Wenn morgen schon alles auf dich einstürmt und das ist manchmal so und die Leute kommen und sagen, hast du das schon gehört, hast du jenes schon gehört und das ist doch ganz furchtbar. Und mir fiel so dieses Wort ein, wo ich hierher gefahren bin, Hirngespinste. Und das macht der Teufel ganz häufig, solche Hirngespinste, ja. Es wird ganz groß aufgeblasen. Aber Gott ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wo der Hilfe kommt, weißt du, der das alles in seiner Hand hat. was soll dir noch passieren? Weißt du, eigentlich kannst du der gelassenste Mensch auf Erden sein. Du kannst völlig zur Ruhe kommen von deinen Werken, weißt du. Du streckst deine Hand aus, wenn es dir Gott sagt. Und die Luftblasen des Teufels, die verpuffen. Einfach so, hast du es schon mal erlebt, die verpuffen. Die verpuffen. Die verpuffen, ja. Manchmal ist es einfach gut, dem Mann eine Weile Zeit zu geben und zu sagen, ja, das mag jetzt so aussehen, aber Gott ist mein Gott, ja. Und ich denke morgen wieder drüber nach oder überhaupt nicht mehr drüber nach, weil Gott regelt die Sachen. Und ganz oft, wem ist das schon so gegangen? Mir geht es ganz häufig so, er regelt diese Sachen, ja. Und er sieht es so aus, als ob du da gar nichts dran machen kannst. Und du kannst auch nichts dran machen, ne. Und es ist alles ganz schlimm und du weißt gar nicht, wie es weitergeht. Und du sagst, Herr, ich erhebe meine Hand, Schluss damit, ich übergebe es dir. Ich lasse es gehen, ich übergebe es dir. Und du sprichst hinein. Und dann am nächsten Tag löst sich alles im Wohlgefallen auf. Ja? Und es ist fast täglich, ja, dass du dieses Wunder erlebst. Ich weiß nicht, wem geht's so? Mir geht's ganz oft so, ja. Das ist alles ganz schrecklich und ganz furchtbar. Und die Welt bricht zusammen und keine Ahnung was. Das Ende naht, ja. Schreien diese Unglückspropheten, das Ende naht, ja. Und du sagst, ja, woher kommt mir Hilfe? Von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, ja. Deine Hilfe ist da. Und was kann dir passieren? Ich sag dir, nichts kann dir passieren. Nichts kann dir passieren. Was sich der Teufel ausdenkt, das ist alles Schall und Rauch. Ja, es ist alles Schall und Rauch, es taugt nichts, ja, es ist heiße Luft. Ganz oft musst du gar nicht reinsprechen, weil es ist nur heiße Luft und dann sprichst du rein und dann löst sich alles auf, was vielleicht noch ein bisschen sich mehr gestaltet, aber wir haben einen Gott, der einfach alle Macht hat, der alle Autorität hat. Das heißt, wir haben es geschafft, weißt du, und wir sind seine geliebten Kinder, weil er hat ein totales Interesse, wenn es hier heißt, dein Hüter schläft nicht, dann heißt es doch, er ist immer ständig besorgt um dein Wohlergehen. Der schläft nicht. Also kannst du mal ruhig schlafen, weißt du, wenn du schlaflose Nächte hattest, ja. Kannst du endlich zur Ruhe kommen? Gibt es jemanden, der schlaflose Nächte hat, der unter Schlaflosigkeit neigt? Nein, dir fällt mir gerade ein. Ja? Okay. Drei Leute? Okay. Steht immer auf. Und ihr, wenn es dich am Livestream betrifft, steh auch bitte auf. Da haben wir noch jemand, oder? Schlaflose Nächte? Ne? Also ihr drei, vier? Okay. Vater, in Jesu Namen danke ich, dass Frieden kommt und Ruhe kommt in diese Nächte. So wie es heißt in deinem Psalm auch, ich lege mein Kopf auf mein Kissen und schlafe ein Jahr. Und so machst du das. Den Sein gibt erst im Schlaf, Herr. Und ich befehle diesem Unruhegeist zu weichen jetzt in Jesu Namen. Diesem Unruhegeist jetzt zu weichen in Jesu Namen. Und ich danke dir, dass Frieden und Ruhe kommt auf meine Geschwister. In Jesu Christi Namen. In Jesu Christi Namen. Frei und los von dieser Plage. Ja. Und diese Sorgengeister, ich befehle euch, dass ihr euch jetzt zurückzieht. Ja. Ihr habt keine Macht mehr über meine Geschwister. Außer vorbei. Und ich danke dir, dass Kühnheit und Frieden kommt und Ruhe und Zuversicht in Jesu Namen. Amen. Amen. Empfang es. Gott ist einfach da. Er ist groß. Genau. Geht's euch gut? Weißt du, wir haben einen guten Gott. Ich bin immer erstaunt, wie gut er wirklich ist. Und entdeckst immer noch mehr von seiner Güte und von seiner Liebe. Und weißt du, diesen Gott kannst du nur lieben. Und das kommt aus dir heraus. Weißt du, egal was andere sagen über diesen Gott, die ihn gar nicht kennen, du kannst ihn nur lieben, ja. Weil du kennst ihn, du weißt, wie gut er ist, ja. Ja, und je mehr du ihn kennenlernst, umso mehr liebst du ihn. Ja, das heißt es, wenn wir zusammenkommen, hat hier jeder etwas. Ein Wort der Erkenntnis, Wort der Ermutigung, der Weissagung. Ich möchte dich auffordern, wer was hat und empfangen hat von Gott, komm vor und geht's einfach weiter. Traut euch. Ist gar nicht schwer. Das ist einiges da im Raum. Oder eine Heilung für jemand. Gott ist da. Oder ein Lied. Ein Lied. Prophetischen Eindruck. Das ist eine Verheißung von Gott. Wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas. Also ich habe Jesus gesehen am Kreuz mit einer Dornenkrone zuallererst und dann Jesus mit einer Krone, also voller Herrlichkeit mit einer Krone, schönen Krone. Und als ich Jesus sah mit der Dornenkrone, habe ich das so gehabt, da war der Sieg, wo er voller Schwachheit war, ja. Als es aussah wie eine Niederlage, ja. Ja, das war der eigentliche Sieg. Ja. Und der Sieg, nachdem er auferstanden war, da ist der Sieg erst sichtbar geworden, aber der eigentliche Sieg war, als er schwach und krank und voller Schmerzen am Kreuz hing mit der Dornenkrone. Also das habe ich so stark gehabt jetzt. Ja. Ja. Und manchmal ist es bei uns im Leben so, alles sieht nach Niederlage aus. Genau. Vom Sichtbaren her, von Umständen her. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern, weil der Sieg ist schon da. Ja. Das wird alles verwandelt in diesen Sieg. Alles, was jetzt nach Niederlage aussieht, wird verwandelt in diesen glorreichen Sieg. Wir gehen alle zusammen im Triumphzug mit Jesus. Genau, Amen. Im Sieg. Amen. Ja, Amen. Ja. Also, du kannst auch in deiner Schwachheit hier vorkommen. Ich war mir eben nicht klar, ob das wirklich ein Wort von Gott war, aber es hat sich richtig klar herauskristallisiert. Ich habe einen Arm gesehen, einen Unterarm gesehen, voll mit Schuppenflechte, Psoriasis. Hat jemand Schuppenflechte? Vielleicht am Livestream. Ich sage einfach, was ich gesehen habe. Ich habe die Hand Gottes gesehen, die als Schatten über diesen Arm ging und die Schuppenflechte war weg. Amen. Und ich spreche da jetzt einfach rein, vertraue Gott, vertraue ihm. Jesus ist für jede Krankheit gestorben. Und ich spreche in dieses Immunsystem rein, wobei ja immer noch nicht ganz klar ist, wo Schuppenflechte herkommt. Ich spreche in alles rein, was je an Schwierigkeiten in deinem Leben war, was diesen Schub vielleicht ausgelöst hat überhaupt, und in das Immunsystem. Ich spreche den Frieden Gottes und ich spreche völlige Heilung da rein. In Jesu Namen. Amen. Und stell dich unter die Hand Gottes. Da ist Kraft, da ist Heilung. Amen. Noch jemand einen Eindruck? Hallo? Ich habe einfach einen Vater gesehen von Anfang an, einen Vater, der da ist, der sich über jedes Kind, also wirklich über jedes Kind, auch über einen Livestream, auch wenn man es später anschaut, über jedes Kind freut, wie es ist, wie einzigartig es ist und dass einfach dieses Jahr über diesem Kind steht und dass heute Abend auch eine Zeit ist, wo der Vater jedem Kind begegnet, ihm seine Liebe mitteilt und wirklich, dass er immer da ist und immer ein Ja hat. Amen. Amen. Während dem Lobpreis habe ich so gesehen, wie bei mir im Herzen so eine Flamme anfing, sich zu entwickeln und immer größer und größer wurde. Und wie ich so gedacht habe, was der Heilige Geist damit sagen will, ist mir eingefallen, die Stelle im Timotheus, wo der Paulus zum Timotheus sagt, er möchte seine Gaben doch wieder entfachen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte uns sagen, wir sollen unsere Gaben entfachen. Ja. Weil du hast ja gesagt, jeder hat was, wenn wir zusammenkommen und wir müssen einfach unsere Gaben entfachen. Und ich setze das jetzt frei über jedem Einzelnen, dass er seine Gaben entfacht in Jesu Namen. Kraft, es ist ja Gott in dir. Es ist ja Gott in dir. Mhm. Ich glaube, es ist noch jemand da, der was weitergeben sollte. Eine Person noch mindestens. Ja, ich wollte wie immer nicht, aber jetzt kam auch vorher dieses Feuer. So hatte ich das Wort Feuerwalze und habe dann auch diese Feuerwalze gesehen, die ist so ein Berg runter. Das war so eine richtig schwere Walze, die also gebrannt hat und links und rechts so Feuerflammen halt durch das Rad so ausgeschossen sind. Und ja, Gott sagt ja auch, dass er ein verzehrendes Feuer ist. Und also es ist keine Walze, die alles platt macht und alles zerstört, sondern die alles so in Brand setzt. Mhm. Und das war für mich so eine Bestätigung, was Elke sagte, dieses Entfachen mehr. Mhm. Mhm. Ich setze es frei. Okay. Im Namen Jesus setze ich das jetzt über uns frei, dieses Feuer Gottes. Und dass es entfacht und dass es alles verzehrt um uns herum. Und alles verbrennt, was nicht von Gott ist. Und alles ringsum in das Feuer Gottes entfacht im Namen Jesu. Amen. Andreas? Mhm. Also, kurz bevor er das gesagt hat, habe ich auch das gesehen, einfach über uns diese Feuerflammen und wie Gott einfach gesagt hat, ja, egal wo ihr hingeht, Ihr geht mit diesem Feuer daraus und wir müssen bloß den Mund öffnen oder einfach sein und das Feuer, das brennt und das ist unsichtbar, aber das bewirkt brutal viel, einfach alles und einfach bereit sei, ja, das Evangelium zu verkünden, die Hände aufzulegen, einfach ja, das Feuer einfach weiterzugeben, das geht automatisch, wenn wir bereit sind zu gehen. Ich glaube, wir sollten einfach einen viel lockeren Umgang mit Problemen haben in unserem Leben. Ja. das Wort, was ich hatte mit diesen Hirngespinsten, wenn man sich vorstellt, der Feind hatte nur eine Strategie, uns zu stoppen, indem er uns Probleme aufbaut, ja. Und da er weiß, wir sind die Gesegneten, kann er nur Luftblasen machen, oftmals oder Sachen, die ganz schlimm aussehen. Und manchmal fühlt es sich auch schlimm an. Aber unser Wissen und unser Stand ist, dass Gott der ist, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dass es der ist, der uns liebt. Und dass es der ist, bei dem wir wirklich einen dicken Steinbrett haben. Ja? Der nicht schläft und nicht schlummert und ständig um uns besorgt ist. Der sich wirklich kümmert um uns. Ja? Der wirklich steht. Weißt du, wenn wir in diesem Bewusstsein durch die Welt gehen, ja? durch das Feindesland sozusagen, ne? Da stehst du einfach fest. Du stehst fest, weil Gott steht hundertprozentig hinter dir, auch wenn du mal einen Fehler machst. Gott steht hinter dir, ja. Und da kannst du ganz entspannt dich zurücklehnen und sagen, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. In diesem Bewusstsein gehen wir einfach. Und jetzt würde ich das Wort an unsere liebe Irma übergeben. Gib mir mal einen kräftigen Applaus. Schade, dass die aufhören. Jetzt habe ich gerade gesehen, dieses Feuer, wie so ein Heißluftballon aufsteigt und Ballast abwirft. Weißt du, ich glaube, dieses Feuer Gottes, das will uns, weißt du, Feuer unterm Hintern machen, dass wir aufsteigen, dass wir höher gehen, dass wir Ballast ablassen, weißt du, Ballast rauswerfen. Irgendwo im Alten Testament, ich weiß nicht wo, steht, verlass die Stadt, damit du nicht mit ihnen untergehst, so irgendwie, ich kann es nicht genau sagen. Aber es bedeutet, dass wir raus sollen aus der Welt, raus aus Babylon, damit wir nicht damit untergehen, sondern aufsteigen in das Reich, wo er uns hineinversetzt hat, in das Reich der Liebe. Weißt du, auf ihn schauen, von ihm holen. Weißt du, wenn wir auf ihn schauen, er ist die Liebe, werden wir verwandelt in sein Bild. Wir werden verwandelt in die Liebe. Er hat sie in unser Herz ausgegossen. Weißt du, unser Leben, das Leben geht vom Herzen aus. Das ist schon aus Liebe geboren, für Liebe geboren und zur Liebe hin. Weißt du, wir steigen auf zur Liebe und sie füllt uns und gibt uns mächtig diesen Strom, dieses Feuer der Liebe und wir kommen zurück und lassen es brennen. Wir lassen es brennen, wir lassen die Liebe fließen. Weißt du, die Liebe, oh, die alles verändert. Weißt du, diese Welt braucht Liebe. Diese Welt braucht Liebe. Es ist alles verdorben in der Welt. Es ist verdorben. Die haben keine Ahnung mehr, was ist Wahrheit. Die haben keine Ahnung mehr, wer hat das Sagen. Es ist große Ratlosigkeit. Es ist Ende Gelände. Siehst du, es ist Ende Gelände. Und wenn du es siehst, weißt du, dann erhebst du dein Haupt, steigst hoch und holst, was du brauchst für diese Welt. Du holst, was du brauchst für diese Welt. Weißt du, Gott hat dich und mich auserwählt, auserlesen. Er hat alles für uns gemacht. Er hat uns den Machtbereich der Finsternis entrissen und versetzt in sein Reich der Liebe. Er hat es vollbracht. Wir sind da. Wir sind angekommen. Und für was hat er es gemacht? Nicht nur für uns, damit wir gerettet sind, damit es uns gut geht. Nein, er hat es gemacht, weil er einen großen Plan hat. Weißt du, er hat einen großen Plan. Gott hat einen großen Plan, einen guten Plan. Aber weißt du, er macht alles neu. Er macht alles neu. Er macht alles neu. Weißt du, er beherrscht das Chaos. Weißt du, er mit seinem Heiligen Geist, weißt du, er schwebt über dem Tohuwabohu. Er schwebt über dem Tohuwabohu. Und so wie wir sprechen, weißt du, so wird die Kraft in Gang gesetzt. Weißt du, wenn wir glauben, glauben und die Liebe kommt, dann gibt's eine Wirkung. Dann gibt's eine Wirkung. Weißt du, diese Liebe, die wir uns holen, die macht den Glauben wirksam. Diese Liebe, die wir uns holen, täglich neu. Weißt du, wir müssen es täglich neu holen. Deswegen sagt er, komm höher. Verlass die Welt, verlass die Welt, komm höher, weil jeder von uns kennt das, wie schnell wir eingenommen sind von den Nachrichten, von der Welt. Weißt du, es sind Geister, die sind überall, es schreit aus allen Ecken. Weißt du, die Angst ist groß, die Angst ist groß, aber Liebe treibt die Furcht aus, Liebe treibt die Angst aus. Furcht können wir nur vor Gott haben, und zwar Ehrfurcht. Weißt du, Ehrfurcht vor ihm, was er für uns getan hat, wozu er uns berufen hat. Ehrfurcht. Weißt du, uns demütigen unter diese mächtige Hand. Demütigen und sagen, du bist es. Du bist es. Du wirkst durch mich. Du bist es. Weißt du, diese rechte Hand, die uns überschattet, es ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Davor sollten wir uns demütigen. Davor sollten wir uns beugen und zulassen, dass er seine Hand ausstreckt und zulassen, dass es durch uns fließt und hinausgehen. Weißt du, wir können nichts von uns aus. Wir müssen nichts von uns aus. Aber wir dürfen von ihm aus, unter seiner Hand, unter seiner Regierung, unter seiner Inspiration, weißt du, er hat einen guten Plan. Er hat einen guten Plan für diese Welt. Andreas! Sieht nicht gut aus in der Welt. Und es gibt da welche, die schmieden einen schlechten Plan. Aber weißt du, die machen wirklich die Rechnung ohne den Wirt. Sie machen die Rechnung ohne den Wirt. Und ich weiß, dass der Wirt die Rechnung macht. Und er wird abrechnen. Er wird abrechnen. In einer Flut wird er kommen und abrechnen. Weißt du, in einer Flut wird er die Feinde vernichten. In einer Flut. Und wir sind raus aus der Welt. Wir sind bei ihm geborgen. Zuflucht bei ihm. Zuflucht bei ihm. Weißt du, und wenn wir das alles sehen, was gerade passiert in der Welt, was tun wir? Wir erheben unser Haupt. Wir sollen uns freuen. Wir sollen uns freuen. Jetzt wird endlich sichtbar, was Gott ist, was Gott macht, wie mächtig er ist. Weißt du, es wird sichtbar. So wie das Böse aufsteigt, so steigt das Licht auf. Und das Licht, das vertreibt die Finsternis. Und Licht ist stärker wie Finsternis. Licht ist stärker wie Finsternis. Und aus der Finsternis wird Licht aufleuchten. Und aus der Finsternis ist Licht aufgeleuchtet. Und dein Licht ist aufgeleuchtet und strahlt über dir. Es strahlt über dir. Es strahlt über dir. Und es ist dieses Feuer, weißt du, Jesus hat es gebracht, dieses Feuer. Und er hat es angefacht und hat gesagt, ich wollte, dass es schon brennt. Und es brennt immer mehr, so wie wir es brennen lassen. Es brennt und es gibt einen flächendeckenden Brand. Ich sag dir, einen flächendeckenden Brand. Und es brennt alles weg. Es brennt alles weg. Es brennt lichterloh. Hell leuchtet es. Hell leuchtet es. Hell leuchtet es. Und Finsternis weicht. Finsternis weicht. Er ist der Sieger. Weißt du, die Dunkelheit nimmt zu, aber wir müssen es wissen und müssen unser Licht leuchten lassen. Es gibt uns Kraft. Was? Die Liebe. Das ist das Einzige, die stärkste Macht, die Liebe. Sie ist es, die alles schafft. Und wir müssen in der Liebe bleiben. Bleiben. bleiben. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und das ist der Sieger. Christus in uns, sein Geist, das ist der Sieger. Das ist der Sieger. Er hat die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, sagt er, aber ich habe diese Welt überwunden. Ich habe sie überwunden. Weißt du, er war in Todesnot. Er war in Todesnot und hat die Welt überwunden. Wie? Indem er aufgefahren ist, indem er auf ihn geschaut hat, indem er seinem Vater geglaubt hat und wusste, mein Vater ist gut, mein Vater ist für mich und er wird mich nicht in der Grube lassen. Er wird mich nicht in der Grube lassen. Und er sah den Plan und er hat durch die Liebe zum Vater, durch dieses Aufsteigen, hat er die Welt überwunden. Und dieser Überwinder lebt in dir und in mir. Den machen wir groß und so gehen wir vorwärts. Amen. Er hat uns zu Überwindern gemacht. Wusstest du das, dass du auch ein Überwinder bist? Ja. Weil der in dir lebt, hat den ultimativen Sieg errungen. Den ultimativen Sieg hat er errungen. Deswegen können wir Überwinder sein. Weißt du, du kannst Überwinder sein der Umstände, die dir begegnen. Du kannst wirklich Überwinder sein durch den, der in dir lebt. Ja. Und ich hatte vorher, als die Irme gesagt hat, gesprochen hat, weißt du, vom Licht, überall da, wo wir hinkommen, ist Licht. Und das Interessante ist ja, wenn du diesen Vergleich machst von Licht und Finsternis, ja, du kannst sagen, überall da, wo Licht ist, weißt du, oder ja, Finsternis ist die Abwesenheit von Licht, ja, aber du kannst es nicht gegeneinander aufmessen, ja. Auch in der Physik, ja, Licht kannst du messen, ja, du kannst Licht messen mit, gibt's Einheiten, Lumen, ja, gibt's Lux, ja. Aber du kannst keine Finsternis messen. Ja? Ja, du kannst es nicht messen. Ja? Und überall da, ja, überall da, wo das Licht nicht hinkommt, da ist Finsternis. Aber preist den Herrn, dass wir Licht sind in dieser Welt. Ja? Dass wir Licht sind, dass überall, wo wir hinkommen, dass das Licht strahlt. Ja? Und es ist wirklich so, dieses Licht leuchtet durch uns. Ja, dieses Licht strahlt aus uns heraus, ob wir uns dessen manchmal bewusst sind oder nicht bewusst sind, aber dieses Licht leuchtet. Ja, dieses Licht leuchtet. Ja, und klar, je mehr du dir dessen vielleicht bewusst bist, ja, wer in dir ist, ja, dass dieser Sieger, der die Welt überwunden hat, in dir ist, ja, umso mehr, ja, kommt dieses Licht vielleicht noch mehr zum Vorschein, ja? Kommt es, strahlt es, also wird dieser Regler, weißt du, dieser Lichtregler wird immer heller gedreht, ja? Was immer heller scheint, ja? Und ich finde es so beeindruckend und faszinierend, wenn man auch irgendwie studiert, verschiedene Männer Gottes, einfach auch in der Kirchengeschichte, ja, da gab es ja Beispiele, die sind einfach nur mit einem Zug durch die Stadt gefahren. Und die Menschen haben sich reihenweise bekehrt, ohne dass es überhaupt einen physischen Kontakt gab. Ja, aber das zeigt einfach dieses Ausmaß dieses Lichtes. Das zeigt dieses Ausmaß dieser Stärke, was Geist einfach bedeutet. Wenn wir Geist sind, weißt du, dann ist diese Kraft in uns, ja, sie wird durch uns wirksam, ja, sie gewinnt wirklich Ausdruck durch uns. Das heißt, wenn wir wohin gehen, weißt du, die gute Nachricht verbreiten, wenn wir für Leute beten, weißt du, dann strahlt dieses Licht. Dann strahlt dieses Licht und es ist auch oft so, mir kommt auch immer wieder dieser Vergleich, es ist wirklich so, was anhaftet. Ja, wenn du Leuten was weitergibst, weißt du, dann ist es einfach so, dass es irgendwie wie bei ihnen anhaftet. Weißt du, es heißt ja auch kein, weißt du, wenn du es vom Wort her betrachtest, heißt ja auch kein Wort, ja, was ausgeht, kommt leer zu ihm zurück. Das heißt, alles, was du sprichst, alles, was du weitergibst, ja, auch wenn du Liebe fließen lässt, auch wenn du die Freude einfach weitergibst. Also das sind alles Wirksamkeiten, die haben Auswirkungen. Das sind alles Wirksamkeiten, die kommen nicht irgendwie leer zurück. Ja, das sind alles Wirksamkeiten, das hat Auswirkungen. Und manchmal hören wir dann Zeugnisse, wo wirklich Leute nach Jahren ja, vielleicht kommen und sagen, hey, das, was du mir damals gesagt hast, das hat mich so aufgebaut oder hat mich so stark berührt. Ja, und ja, in dem Moment, wo wirklich dieser Kontakt stattfindet, in dem Moment sind wir uns dessen vielleicht gar nicht bewusst. Ja? Aber du kannst auch so sehen, weißt du, das baut aufeinander auf. Weißt du, wenn du Familienmitglieder hast, wo du irgendwie denkst, hey, die sind so stur und sind so, also sie wollen einfach nichts wissen von Gott. Ja, aber jedes Mal, ja, wenn du ihnen was mitgibst, ja, ich meine, lass dich da führen, ja, nicht irgendwie aus Druck raus immer mit der Keule und immer noch eins drauf, aber immer wenn wir einfach was weitergeben, ja, und ich meine, du kannst da Gott vertrauen, dass sie anderswo auch Berührungspunkte haben mit dem Evangelium, ja, aber wir tun einfach das, ja, was wir, ja, was aus uns rauskommt, wir nutzen Gelegenheiten, weißt du, wir lassen das raus, ja. Und du gehst einfach auf Leute zu, auch aktiv. Ja, wir gehen wirklich aktiv auf Leute zu. Weißt du, wir schauen oder lassen uns von Gott einfach zeigen, Herr, wo gibt's Gelegenheiten? Weißt du, Herr, wo gibt's Gelegenheiten? Wo kann ich für jemanden beten? Ja, wo kann ich das Wort einfach weitergeben? Wo kann ich jemanden aufbauen? Wo kann ich jemanden stützen, weißt du, der vielleicht Hilfe braucht, auch, weißt du, nicht nur bei Leuten in der Welt, sondern auch bei uns in der Gemeinde, untereinander, weißt du, wir stützen uns gegenseitig, weißt du, wir geben einfach, wir bauen auf, wir geben das Wort des Glaubens einfach weiter an andere, weißt du, wir stützen uns da gegenseitig, ja, und so sind wir einfach gemeinsam stark als Leib Christi, ja, und wenn bei jedem Einzelnen dieser Lichtregler helle geht, redet, weißt du, umso mehr potenziert sich das. Ja? Es ist auch interessant bei Licht. Licht potenziert sich. Ja? Ja, das ist wirklich, wirklich interessant. Ich habe die genaue Gesetzmäßigkeit jetzt in meinem Kopf, ich habe das früher mal gelernt. Ja? Aber bei Licht ist es einfach so, Licht ist einfach nur, das addiert sich nicht einfach nur so, sondern das potenziert sich. Ja? Und je mehr einfach zusammenstehen und je mehr Lichter, einzelne Lichter, je mehr Söhne und Töchter aufstrahlen, ja, umso mehr steigt einfach dieser gesamte Lichtpegel. Ja? Bei Großstädten kannst du das sehen. Also über den Großstädten ist einfach dieser Licht, weiß ich gar nicht, sieht eher aus wie ein Dunst oder so, ja, aber über einer Großstadt, da wird's nie wirklich dunkel, ja, weil da ist immer irgendwo ist da Licht, ja. Und genau so, weißt du, und im Geist betrachtet sind wir das. Überall da, wo wir sind, weißt du, da ist keine Finsternis. Da kommt die Finsternis gar nicht hin, ja, weil dieses Licht einfach permanent leuchtet, ja, und weil dieses Licht alles durchdringt, weißt du, muss irgendwo eine kleine Ritze, ja, aufgehen, muss irgendwo eine kleine Tür aufgehen und das Licht kommt rein und die Finsternis muss weichen, ja. Und so, weißt du, betrachtet es einfach so, kleine Dinge. Also wir müssen nicht immer mordsmäßig jetzt gleich sofort jeden Tag, was weiß ich, was für große Wunder erleben. Ja? Aber diese kleinen Dinge, weißt du, und eins nach dem anderen, ja? wenn du diese kleinen Dinge einfach betrachtest und da einfach drauf schaust und sagst, jawohl, hier konnte ich wieder was weitergeben, da habe ich wieder was gesät. Ja? Und das potenziert sich. Ja? Und so gehen wir einfach durch diese Welt, wir strahlen, ja? Wir sind uns dessen bewusst, wir lassen unser Licht leuchten. Amen. Amen. Ja, lässt du dein Licht leuchten? Ja, genau. Ich habe heute eine Stelle aus Apostelgeschichte gelesen, Apostelgeschichte 5,29. Da ist es so, dass die Jünger wurden von den Pharisäern ja erst freigelassen und mit der Anweisung, ihr sollt das Wort Gottes nicht oder sollt Jesus nicht mehr verkünden. und haben es dann natürlich trotzdem getan. Und dann wurden sie halt von den Pharisäern wieder so zur Rede gestellt, weil haben so im Prinzip gesagt, wir haben euch doch gesagt, ihr sollt das unterlassen. Und dann heißt es, Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und ich habe mir dann so gedacht, das heißt ja auch, wenn man es weiterdenkt, heißt es ja, man muss Gottes Wort mehr gehorchen als den Worten von Menschen oder diesen Menschen Weisheit und so. Und das ist erstmal natürlich klar und auch selbstverständlich, aber ich glaube, es ist dann halt im Praktischen manchmal auch wichtig, sich da wirklich dann auch drauf zu stellen, gerade wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn man irgendwelche Krankheitssymptome oder irgendwas hat, dann fragt sich ja, stehst du auf, okay, das Wort sagt, durch seine Striemen bin ich geheilt, oder stehst du auf, gut, ich fühl das jetzt, wo stehst du drauf? Und da stellt sich es halt immer auf die Probe, das ist immer, kennt man ja auch in der Welt so, es ist immer, was Menschen sagen oder so, das ist immer Theorie, bis es dann auf die Probe gestellt wird. Immer kann viel, im Schwäbischen sagt man ja viel schwätzen, aber am Ende geht es darum, ja, wenn es drauf ankommt, was ist dann wirklich das, was du glaubst, was ist wirklich das, wofür Menschen stehen? Und wenn du es eigentlich vom Evangelium her betrachtest, ist es ja für uns Christen so, Krankheit ist eigentlich illegal. Krankheit oder all das, was wir da, wo die Bibel sagt, nee, das ist eigentlich illegal, weil durch Jesus sind wir von all diesen Dingen frei gemacht. Und dann stellt sich die Frage, ja, aber wie kann man dann trotzdem noch so Dinge in seinem Leben haben? Wie kann das trotzdem sein? Und es ist halt so, der Teufel versucht manchmal, sich nicht so ans Gesetz zu halten. Und es ist aber auch in der Welt zum Beispiel so, da finde ich, sieht man es immer anschaulich, wenn neue Gesetze oder so verabschiedet werden, die aber gar nicht mit der Verfassung im Einklang sind oder so, dann ist es nicht immer sofort so, dass die gleich kassiert werden, sondern meistens warten die Gerichte, bis überhaupt jemand klagt. Also dann braucht es immer so, bis bei den Gerichten dann eine Klage einkommt, wo die sagen, nee, das ist nicht rechtens, und dann gucken die Gerichte sich das an, weil die Gerichte reagieren eigentlich immer nur, wenn eine Klage reinkommt. Und dann gucken die sich das an und prüfen das, und dann wird es je nachdem behandelt. Und weißt du, das ist, glaube ich, bei Gott genauso. Weißt du, Gott lässt uns unseren freien Willen. Und weißt du, wenn der Teufel mit irgendwelchen Dingen an dich rankommt, dann hast du die Entscheidung, okay, lässt du es zu, meckerst du und lässt es trotzdem zu, oder sagst du, hey, nee, nicht mit mir. Sagst du, reichst du sozusagen Klage an und sagst, hey, nee, das ist illegal, Teufel, du hast kein Recht daran. Und dass man sich da einfach nicht mit abfindet, weißt du, das ist einfach, dass man sich einfach nicht mit abfindet. Und ich glaube, bei Jesus sagt es auch an anderer Stelle, er hat sagt in Johannes 16, Vers 23 und 24, sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nicht gebeten, in meinem Namen bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also er sagt im Prinzip, wenn ihr in meinem Namen betet, dann werdet ihr das bekommen. Dann werdet ihr das bekommen vom Vater. Und dann sagt er aber im nächsten Satz, ja, ihr habt noch gar nicht in meinem Namen gebeten. Und dann frage ich mich so, ja, wenn das so der Trick 17 sozusagen ist, warum haben die Jünger nicht das die ganze Zeit gemacht? Warum haben sie nicht gesagt, ja, wenn das die Lösung ist? Aber Jesus sagt, nee, habt ihr bisher nicht gemacht, also macht's mal so in die Richtung. Und ich glaube, bei uns ist es auch so, dass man das oft einfach nicht macht. Man versucht es vielleicht erst auf eigene Faust zu lösen oder andere Wege zu gehen. Und oft ist es eben dieser Stolz oder dieses auch vielleicht auch Gefühl der Unwürdigkeit oder sowas, einen dann zu bewegte, zu denken, ja, ich muss das ja für mich selber lösen oder ich muss da selber irgendwie im Glauben stark sein oder so. Aber Jesus sagt, dass wir in seinem Namen bitten sollen. Und es heißt ja, dann wird er es tun. Und dann dachte ich mir, ja, okay, aber wenn ich jetzt was bitte, was Gott gar nicht tun will, dann was dann? Aber er sagt ja in meinem Namen, und was im Biblischen ist, glaube ich, immer der Name auch immer mehr so der Charakter der Person. Also wenn du in seinem Charakter oder in seinem Wesen auch das bittest, das heißt, du kannst eigentlich dann, wenn du es wirklich in seinem Namen bittest, gar nichts bitten, was Gott nicht tun wollte. Das heißt, wenn du einfach in seinem Namen betest, dann wird Gott alles, was du ihn bittest, dir geben. Das hat Jesus so verheißen. Und diesen Namen oder in seinem Namen beten, wie das geht und auch wie wir in seinem Charakter beten, das finden wir im Wort, weil da finden wir ja seinen Charakter, da sehen wir ihn ja, da ist ja er offenbart. Und Was man aber gleich wissen kann, was man aus dem Wort ja auch gleich weiß, so Krankheit und also Dinge sind einfach nicht in seinem Willen. Das ist nicht sein Wille für uns, dass es uns schlecht geht, dass wir uns Sorgen machen und so. Das sind alles Dinge, die nicht in seinem Wort sind. Und da wissen wir gleich, okay, das kann ja nicht der Wille Gottes sein. Und dann ist immer, also ist bei mir zumindest dann immer so, kommt immer so die Frage auf, ja, was wenn es jetzt trotzdem nicht passiert? Was, wenn nicht? Dann stehe ich nachher und da merkt man so ein bisschen schon, was dahinter ist, da stehe ich ja nachher blöd da, weißt du? Das ist eben genau das, da geht es gar nicht so darum, dass man jetzt irgendwie schlau ist, sondern es ist einfach so diese Angst, dass man irgendwie blöd dasteht. Und da habe ich heute dann auch was gefunden aus Hebräer 10, Vers 38 und 39. Ich lese erst Vers 38. Da heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Also wir leben aus Glauben an seinem Wort und danach handeln wir. Und wenn wir zurückziehen, dieses Zurückziehen, das heißt eigentlich, wir vertrauen dem, was Menschen sagen oder unserer menschlichen Weisheit mehr als dem, was Gottes Wort sagt. Und da hat Gott natürlich kein Wohlgefallen dran. Und andere Übersetzungen habe ich gesehen, sagen da auch, wenn wir uns zurückziehen aus Feigheit. Und das ist ja genau das, dass wir seinem Wort nicht glauben oder dass wir denken, wie stehe ich denn da, wenn ich seinem Wort glaube und nachher klappt es nicht. Und das ist ja diese, so ein bisschen feige, ist halt diese Angst. Und wenn das passiert, dann ist das einfach aus so einer Feigheit geboren, aus der Angst, dass es am Ende halt doch nicht stimmt. Und der nächste Vers sagt, also Vers 39, sagt ja dann, wir sind aber nicht von denen, also wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und Paulus sagt, der Autor des Hebräerbriefs sagt ganz klar, was wohin führt. Also er sagt, wenn du zurückweichen, führt immer ins Verderben. Also Zurückzug führt immer ins Verderben. Also wenn wir zurückweichen und dann lieber mehr aufs Menschenwort glauben als auf Gottes Wort, dann sieht es vielleicht am Anfang wie der vernünftigere Schluss aus, aber am Ende führt es immer ins Verderben. Und Paulus sagt, Schreiber des Briefs sagt, wir gehören nicht zu denen, sondern wir gehören zu denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Weil im Glauben, das siehst du vielleicht auch mal eine Weile aus wie der Idiot oder der Depp, aber am Ende gewinnst du das Leben, am Ende gewinnst du durch Glauben nur. Und genau deswegen glauben wir und auch selbst wenn es im Sichtbaren mal ganz anders aussieht und alles aussieht, als wird gar nichts stimmen von dem, was im Wort steht, glauben wir trotzdem und werden so am Ende das Leben gewinnen. Und genau, in Galater 5,1 heißt es dann auch, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Und das ist ja wirklich so, dass Jesus hat uns von all diesen Dingen frei gemacht und der Teufel versucht eigentlich immer nur so dieses Joch wieder aufzulegen, wieder zu sagen, das auf uns aufzusetzen und es geht einfach nur darum, dass wir es nicht zulassen, weil es heißt, lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei bringen. Das heißt, wenn der Teufel, der kann uns das nicht aufzwingen, sondern wir entscheiden, ob wir das Joch annehmen oder nicht. Das heißt, du hast immer die Entscheidung und Paulus sagt im Galaterbrief ganz klar, lasst euch nicht unter dieses Joch bringen. Das heißt, ja, steh da einfach auch fest im Wort, also wirklich, auch ist auch wirklich gut, wenn du einfach die Stellen da kennst im Wort, da haben wir auch Listen und steh da einfach auf den Stellen, die wirklich das Evangelium wiedergeben, wo du auch wirklich weißt, auf was du stehen kannst und glaub dem dann echt mehr als all dem, was die menschliche Weisheit sagt oder was du sonst so hörst, auch nicht, wenn es so, ja, ist wissenschaftlich bewiesen oder wissenschaftlich bestätigt, ja, das Wort Gottes hat halt trotzdem noch die höhere Autorität, weißt du? Und das sage ich als Physiker. Also am Ende ist es wirklich das, und das zeigt sich auch immer wieder, also dass am Ende das Wort Gottes immer die höhere Autorität hat. Und deswegen stell dich auf das, weil was er sagt, ist wahr. Amen. Ja, was Joshua gerade gesagt hat, wenn wir uns zurückziehen, ich meine, wir ziehen uns nicht zurück, nehmen wir es mal theoretisch, aber praktisch ist es ja auch manchmal so. Wir ziehen uns nicht zurück, weil wir sind nicht von denen, die sich zurückziehen. Aber es ist interessant, ich habe vorhin so gedacht, vielleicht habe ich das Thema verfehlt heute. Also es gibt ja kein vorgegebenes Thema. Du musst wirklich den Heiligen Geist fragen und dich auf ihn verlassen. Und wenn dann alle über die Liebe reden, dann frage ich mich manchmal. Aber es ist wirklich gerade das. Ich hatte immer diesen Satz vorhin im Kopf und dieses Büchlein von Andrew Womack. Das heißt, du hast schon alles, was es braucht. Du hast schon alles, was es braucht. Du hast schon alles, was es braucht, wenn du Jesus als Herrn angenommen hast. Alles. Manchmal erkennen wir es vielleicht in Situationen gerade nicht. Dann werden wir beschossen mit Gedanken. Und dann manchmal ziehen wir uns auch zurück oder denken, jetzt ziehen wir uns zurück, jetzt reicht's. Aber das ist nicht die Lösung. Wir ziehen uns nicht zurück, wie Josua gesagt hat. Weißt du, du hast schon alles, was es braucht, aber vielleicht weißt du es gar nicht. Es fällt mir gerade ein, ich hatte ja vor längerer Zeit Geburtstag, da hat mir jemand Geld auf mein Konto überwiesen. Habe ich nicht gewusst. Ich habe Anfang des Monats Geburtstag. Ich war den ganzen Monat nicht auf der Bank. Ich habe keinen Kontoauszug geholt. Ich bin dann noch sehr altmodisch. Ich hole den immer noch. Gegen Ende des Monats dachte ich, okay, ich muss jetzt mal gucken, wie viel ich jetzt drauf habe, bevor der neue Monat beginnt. Und dann sah ich diese Überweisung, die ich bekommen hatte. Ich war jetzt nicht in finanziellen Schwierigkeiten, dass ich gedacht habe, oh Mann, wenn ich jetzt so den Betrag hätte, dann käme ich über die Runden. Aber ich war total erstaunt. Ich habe nicht gewusst, dass auf meinem Konto das eingegangen war. Der hatte mir gar nichts gesagt, der das überwiesen hatte. Natürlich habe ich mich gefreut, aber weißt du, so ist es auch manchmal mit uns, mit den Christen. Wir haben alles, was wir brauchen. Gott hat, Jesus hat es in uns reingelegt, als wir ihn als Herrn angenommen haben. Aber wenn wir nicht wissen, was wir haben, benutzen wir es nicht. Können wir auch gar nicht. Deshalb ist einfach immer so wichtig, wirklich sich auf das Wort Gottes zu stellen, das Wort Gottes zu lesen. Was gehört mir? Was hat Jesus mir alles gegeben? Was gehört mir? Womit kann ich arbeiten? Und dann wirklich, ich habe Psalm 46, Vers 11, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wirklich darüber meditieren, nachdenken, nachsinnen. Was haben wir? Wer ist Gott? Was ist Gott? Wer bin ich? Was habe ich bekommen? Was gehört mir? Welches Werkzeug habe ich, wirklich gegen die Attacken des Teufels aufzustehen? Meditier darüber, denk darüber nach, verinnerliche es. Und dann hört man manchmal so, ja, das kann ich nicht, weil dann kommt diese Stimme. Ja, ist eine Sache der Entscheidung. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Entscheide dich, wem du zuhörst. Entscheide dich, worüber du meditierst. Man kann auch über diese Worte nachdenken, die von der Gegenseite kommen. Aber wozu? Wo führt das hin? Das führt eher dahin, dass man weglaufen will, dass man aufgeben will. Aber wir geben nicht auf. Wir sind nicht von denen, die aufgeben, steht im Wort. Wir geben nie auf. Also meditiere das Richtige. In 2. Korinther 10, 4 bis 5 müsstest du selber durchlesen. Aber da steht zum Beispiel, nehmt die Gedanken gefangen. Sie sind wie eine Festung. Nehmt die Gedanken gefangen. Das, was wir vorhin gehört haben, stopp. Stopp, streck dich aus und sag, nein, in Jesu Namen, das denke ich nicht, das gehört nicht zu mir. Tu's weg, sprich dir das Richtige. Kannst ja natürlich nur sprechen, wenn du weißt, was drinsteht, das ist ja klar. Aber du hast alles, was du brauchst. Nur lies nach, was dir gehört. Verinnerlich, nimm es an, was du schon hast. Geh da rein, schluck es, verinnerliche es und es kommt heraus, wenn du es brauchst. In dem Moment kommt es heraus. Weißt du, ich habe mir das aufgeschrieben in Apostelgeschichte 9, Vers 10. In Damaskus war ein Jünger namens Ananias. Der Herr sprach zu ihm in einem Gesicht, Ananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Ananias war ausgerichtet. Der hat gehört, dass der Herr gesagt hat, Ananias, dass er ihn gerufen hat. Er hat gesagt, hier bin ich, Herr. Sind wir ausgerichtet? Also ich erwische mich manchmal, dass ich bequem auf dem Sofa sitze, Fernsehen anhab. Es passiert mir leider immer wieder mal. Ist gar nicht so lange her, jetzt vor ein paar Tagen. Und ich weiß genau, ich sollte jetzt an meinen Schreibtisch gehen und in der Bibel studieren. Und an dem Tag habe ich gedacht, ich habe heute keine Lust. Ich gucke jetzt noch den Film zu Ende. Weißt du, da ist man nicht ausgerichtet. Du hörst vielleicht die Stimme Gottes, aber du reagierst nicht. Aber Gott ist nicht beliebig. Der kommt nicht, wenn das Fernsehen zu Ende ist und sagt so, jetzt ist es zu Ende, jetzt hast du ja vielleicht Zeit für mich. Er ruft uns. Er ist die Nummer eins. Und wir sollten hören, wenn er uns ruft. Das heißt auch, wir brauchen auch diese Stille manchmal. Dass wir wirklich auch lernen, seine Stimme zu hören. Und dass wir nicht immer nur powern. Und uns bepowern und nur laut um uns herum, dann hören wir oft seine Stimme nicht wirklich. Wir müssen das wirklich auch lernen, wenn er uns ruft, wirklich alles beiseite zu lassen. Also ich habe es echt bereut an dem Tag und ich habe wirklich um Vergebung gebeten, weil es ist mir immer schon mal passiert. Und man wird mit der Zeit immer sensibler. Du hörst die Stimme immer deutlicher. Und das will Gott. Er will einfach wirklich nur deinen Namen nennen oder dir etwas sagen, manchmal ganz leise, manchmal ein Impuls. Und du reagierst darauf, du handelst danach. Aber wenn es so laut ist in dir und um dich herum, dann hörst du das gar nicht. Dann hörst du seine Stimme nicht. Und das wäre so schade, weil wir wollen ja alle weitergehen. Wir haben es ja nun schon heute ein paar Mal gehört. Wir wollen in dieser Wahrheit leben. Wir wollen das weitergeben. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wenn wir ihn ansehen, werden wir in sein Bild verwandelt. Wir wollen sein wie Jesus. Aber wir werden das nur, wenn wir auf ihn schauen. Und wenn ich sage, im Moment passt mir nicht, ich will den Film gerne zu Ende sehen, dann schaue ich nicht auf ihn. Dann schaue ich auf das, was immer da gerade gelaufen ist. Darin will ich aber gar nicht verwandelt werden. Wir müssen sensibel sein, wirklich höre ich ihn. Und er ist ein Gentleman. Also sehr selten kommt er sehr massiv. Manchmal tut er das auch, aber meistens mit einer leisen Stimme. Und wir müssen wirklich lernen, diese leise Stimme zu hören, weil dann kann er mit uns reden, dann kann er uns einen Auftrag geben oder er kann sagen, geh dahin, ruf den an. Und sehr häufig ist ja genau der Moment, wo der andere gerade total verzweifelt ist und sagt, genau das habe ich jetzt gerade gebraucht. Das, was du mir jetzt sagst, habe ich jetzt gerade gebraucht. Das hättest du nicht gehört, wenn du dich zugepowert hättest mit Fernsehen oder Musik oder sonst was. Wirklich, lass uns tiefer und tiefer lernen, auf seine Stimme zu hören. Weil das, genau das wollen wir und genau dafür sind wir da und genau das geben wir auch weiter. Amen. Ja, diese tiefe, echte, wahre Beziehung zu Gott, die brauchen wir. Das ist das, woraus wir gespeist werden. Und ich hatte so ein starkes Erlebnis, das war am Sonntag vor einer Woche im Gottesdienst. Da hat der Pastor Georg gesagt, wir können uns hinknien oder auch vorkommen zum Altar. Und es hat mich so hingezogen, der Herr, und ich bin hingekniet. Und ich glaube, ich hätte den ganzen Nachmittag nie können, weil in dem Moment, als ich niedergekniet bin und so meine Hände so vor meinem Gesicht hatte, da fuhr es richtig in mich rein und ich wusste plötzlich, wo mein Platz ist. Weißt du, es ist ja nicht so, dass ich nicht weiß, wo ich hingehöre, dass ich nicht weiß, wo mein Platz ist. Aber ich wusste plötzlich mit solch einer Sicherheit, mein Platz ist zu Füßen Jesu. Das ist mein Platz. Und es hat mich so getatscht und so getroffen und hat mich so glücklich gemacht, weil das ist die Antwort auf jedes Problem, die Antwort auf jede Frage. Und es ist einfach da, wo du hingehörst. Du gehörst zu den Füßen Jesu. Weißt du, da ist es ruhig. Da ist es still, sei stille und erkenne, dass ich Herr bin. Diese Bibelstelle hatte ich heute auch. Es ist so, in der Welt ist so viel los. Ja, der Feind versucht uns von hinten und vorne zu beschießen, dass wir ja nicht in diese Stille kommen. Deswegen gibt es ja auch tausend und eine Ablenkung in der Welt. Und die Menschen freuen sich und denken, juhu, dieses Erlebnis und dieses Erlebnis. Weißt du, das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr erleben dürfen oder nicht mehr irgendwo hingehen dürfen. Aber unser Fokus muss sein, wir sitzen zu Füßen Jesu. Und wir beugen unsere Knie. Wir beugen unsere Knie. Wir beugen sie vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und bekennen einfach, Jesus ist Herr. Und er ist würdig, dass wir unsere Knie vor ihm beugen. Und ich musste ja früher immer in meiner Jugend und als Kind mit meinen Eltern in die Kirche. Und das hat so schöne braune, dunkelbraune Bänke mit so harten Brettern. Und ich habe es geliebt, Anführungszeichen auf und zu, dahin zu knien. Ich konnte es nicht ausstehen. Ich habe es ehrlich gehasst. Und hier bei Glory Life in dieser Gemeinde hat Gott mich geheilt von diesem wirklichen Trauma, ja, von diesem Trauma. Und ich liebe es. Weißt du, vor allem habe ich gemerkt, ich liebe es hinzuknien. Weil ich knie nicht aus Religion, ja, so nach dem Motto, Herr, sieh, wie ich leide, die Bank ist so furchtbar hart, mir tun die Knie weh und ich halte es aus für dich. Jetzt schenk mir aber deine Gunst, jetzt zeig mir aber, dass du gut bist, jetzt erhör aber mein Gebet. Weißt du, Religion ist furchtbar. Aber wenn du weißt, du kniest aus Liebe zu deinem Herrn vor ihn, weil dein Herz voller Freude ist über das, was er für dich getan hat, weil du so glücklich darüber bist, dass du erlöst bist und du kniest dich vor diesen Herrn hin, einfach aus Liebe, weil du ihn liebst, weil du ihm zeigen willst, ich gehöre dir, ich beuge meine Knie vor dir. Ich lege alles andere ab. Ich lege meinen Stolz ab. Ich lege dieses Ego ab, das immer was zu meckern hat, das immer alles besser weiß. Und ich ziehe einfach Demut an. Demut. Ich demütige mich vor dir. Und es ist nichts Schlimmes, sich zu demütigen. Demut ist gar nichts Schlimmes, sondern es ist einfach, es gehört zum Leben von einem Sohn und einer Tochter. Wenn du weißt, dass du ein Sohn bist und eine Tochter Gottes und Gott dich gesalbt hat und er alles für dich vollbracht hat und er dich unendlich liebt, so wie Marion vorher gesagt hat, du hast schon alles, was du brauchst, dann kannst du nur noch voller Demut und voller Dankbarkeit deine Knie vor ihm beugen. Und du wirst so voller Freude sein, das zu tun. Und das Coole, ich finde es einfach so cool, ich könnte mir das nie vorstellen, dass man hinknien kann, voller Freude und nicht aus Religion, weil man es muss, weil es alle tun. Du kannst sichtbar knien, indem du auf die Knie gehst, du kannst aber auch im Geist knien. Ne? Das ist ja alles eine Herzenshaltung. Es ist nicht immer das Äußere. Aber wenn das innen dein Herz ist, dann kommt es auch nach außen. Weißt du, und das ist zu Füßen Jesu. Zu seinen Füßen. Da ist es ruhig. Da wirst du vom Herrn gelehrt. Da ist nicht wie die, welche war das jetzt, wo so hektisch war? Die Maria, gell? Ja, die Maria. Da ist es nicht. Martha, da ist es nicht so hektisch wie bei der Martha, die immer eilig hin und her eilen musste und immer was tun musste. Sie hat es ja gut gemeint. Aber die Maria, das hat ja Jesus gesagt, Martha, Maria hat das bessere Teil erwählt. Und das bessere Teil war eben zu Füßen Jesu. Und da ist ruhig, da hast du Zeit. Da ist das, was die Irma gesagt hat. Da bist du abgehauen von diesem Lauf der Welt. Da hast du alle Zeit der Welt zum Meditieren, über das Wort nachzudenken oder einfach nur seine Gemeinschaft zu genießen, seine Gegenwart zu genießen, seine Liebe zu genießen. Ich kann dich nur ermuntern, halt inne. Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin, dass ich der Herr bin. Dass du das erkennst und dass du Zeit hast, dass du dir das leisten kannst. Egal, wie die Probleme sind, wie es stürmt, wie es braust im Sichtbaren. Dass du dir das leisten kannst, zu den Füßen Jesu zu sitzen, Gemeinschaft zu haben mit ihm, seine Füße zu küssen, die durchbohrt wurden, wegen dir. Wow. Gott ist Liebe. So eine Liebe da. Und dein Papa möchte, dass du immer tiefer eintauchst. Dass du immer mehr wegschaust von dem, was im Sichtbaren ist. Nicht verleugnen. Das wäre dumm zu sagen, nee, das und das ist gar nicht da, das ist nur Einbildung. Es ist einfach da im Sichtbaren. Aber es gibt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und seine Wahrheit ist stärker wie alles, was ihm sichtbar ist. Seine Wahrheit schlägt alles, ja. Er ist der Wirt, wie die Irma gesagt hat. Er ist der Wirt, der die Rechnung macht. Und deswegen möchte ich dich heute Abend ermutigen. Vertrau dieser Liebe. Glaub dieser Liebe. Dein Gott liebt dich. Der Papa liebt dich. Jesus liebt dich. Der Heilige Geist ist für dich. Trau dieser Liebe. Glaub dieser Liebe. Hau wirklich ab aus dieser Welt. Hau ab davon, immer auf Sichtbare zu schauen. Weißt du, zu seinen Füßen hast du alles, was du brauchst. Seine Gegenwart ist alles, was du brauchst. 2 Minuten in seiner Gegenwart. Du wirst verändert, du wirst verwandelt. Du musst nicht mehr selber kämpfen. Du musst nicht mehr selber kämpfen, dass dir oder die Eigenschaft, die du jetzt nicht so gut an dir findest, verschwindet. Geh in seine Gegenwart und er verwandelt dich von Kraft zu Kraft, von Stärke zu Stärke und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Gott ist gut und dein Platz ist zu Füßen Jesu. Da gehörst du hin, in diese Ruhe, in diesen Frieden und in dieses Bewusstsein auch. Ich habe alles, was ich brauche. Amen. Mein Freund Roland hat mal vor ein paar Jahren was zu mir gesagt, haben wir über das Geschäft gesprochen. Und ich habe gesagt, was für große, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, was für Probleme sind und so. Und da hat er zu mir gesagt, ja, leidest du dein Geschäft noch oder leidet das Gott schon? Und ich habe damals gesagt, was will er eigentlich von mir? Ne? Klar, leidet Gott mein Geschäft, ja, das ist ganz klar. Und es war für mich völlig klar, Gott leidet das. Ich habe es ihm auch übergeben. Und wo er das gesagt hat, habe ich es noch ein paar Mal übergeben. Ja. Aber es ist so ein Prozess, da hineinzuwachsen, ja, dass Gott dein Leben, sage ich jetzt mal, leidet oder ob du es noch selber leidest. Ja. Es ist so ein Prozess, da hineinzuwachsen und so einfach in diese Gelassenheit hineinzugehen. Ja. Wenn heute Probleme auftauchen, und die tauchen jeden Tag in Hülle und Fülle auf, ich will es nicht bekennen, aber es ist gerade so. Ja, ich sage, mal schauen, was Gott macht, ja. Mal schauen, was Gott macht, ja. Und Gott macht was, weißt du. Und die Probleme haben die Tendenz, sich aufzublähen und aufzublasen und ganz wichtig zu nehmen. Aber Gott ist einfach viel größer, weißt du. Es ist irgendwie ein Lernprozess, da hineinzukommen, dass du weißt, Gott hat deinen Laden übernommen, er hat dein Leben übernommen und du dann auch einfach Stress abbauen kannst. Weißt du, Stress abbauen kommt dann zustande, wenn du weißt, Gott kontrolliert deinen Laden, kontrolliert dein Leben, hat alles nicht kontrolliert im Sinne von Kontrolle, sondern er hat es im Griff und er macht alles, er bringt alles zum Ziel. Das heißt ja, was Gott oder was er anfängt, das führt auch zum Ende. Ja? Und das macht er auch. Und er hat es mit dir angefangen, er hat dich dazu gebracht, dass du dich zu ihm bekehrst, ja, dass du ihn lieben lernst und er führt es auch zum Ende. Es ist eine gute Sache, einfach Gott immer mehr zu vertrauen und das Vertrauen kommt unbedingt aus dem Kennenlernen. Weißt du, du kannst niemandem vertrauen, den du gar nicht kennst. Ja? Ja? Und früher kann ich so sagen, ich habe Gott vom Hörensagen gekannt, ja, und viele berichten dir Zeugnisse von Gott und Gott hat das getan in deinem Leben, in meinem Leben und das ist auch toll und schön und du sagst, ja, diesen Gott will ich auch kennenlernen und dann bekehrst du dich, aber du kennst ihn ja noch nicht, ne? So wie deine Frau, wenn du heiratest, auch noch nicht gleich kennst, ja. Du lernst ja mit der Zeit kennen und so lernst du Gott auch mit der Zeit kennen. Und je mehr du ihn kennenlernst, umso entspannter wirst du einfach auch und je gechillter, sagen die Jugendlichen, oder ist noch aktuell oder gibt es schon was Neues, je relaxter bist du einfach, ja, und das ist eine gute Sache, Gott kennenzulernen und ihn lieben zu lernen und zu wissen, dass er immer hundertprozentig für dich ist, egal was gerade läuft und du zur Ruhe kommen kannst, weißt du, und vor ihm knien kannst und ihn lieben kannst, das ist wirklich das Beste, weißt du, Gott, die Serie, die der Pastor jetzt predigt, ja, über Gott, Gott ist gut und das wirklich, ihn zu lieben, ist das Einzige, was du brauchst, ja. Ja. Und deine Nächsten. Das ist wirklich gut. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ihr kennt die Bibelstelle alle, weißt du. Das Schwäbische Tageblatt ist nicht das Wort. Ne? Es besteht zwar aus Wörtern, die im Wort vorkommen, aber es ist nicht das Wort Gottes oder die Stuttgarter Nachrichten. Aber so die Tendenz, wenn was schwarz auf weiß gedruckt ist, ist, dass wir es für wichtig erachten. Ja? Wenn jemand was dahin sagt, ist es noch nicht ganz so wichtig. Aber wenn es in der Zeitung steht, ist es wichtig. Wobei wirklich 90% oder noch mehr sind einfach Lügen oder Aufblähungen oder ungelegte Eier oder so, weißt du? Und viele legen so viel Wert auf die Zeitung, ja? Ja, jetzt mal als Beispiel. Und aber das hier heißt es, das Wort war Gott. das Wort ist Gott. Ja? Das Wort ist Gott. Das heißt, es ist eine ganz andere Qualität. Wenn das Wort was sagt, dann ist es so. Das ist erstmal hundertprozentig die Wahrheit und da kannst du draufstehen. Ja? Es gibt ein ganz, ganz cooles Wort, das ist kein deutsches Wort, aber es kommt aus dem Lateinischen. Ich habe das gerade nochmal gegoogelt, was das direkt heißt. Aber das Wort heißt insistieren. Ja? Insistieren. Die Übersetzung von diesem Verb bedeutet auf etwas bestehen, auf etwas beharren. Wer insistiert, verfolgt ein Ziel oder Vorhaben mit Nachdruck und lässt keine Abweichung zu. Es ist gewaltig. Ja? Insbesondere auch gegen den Einwänden oder Vorbehalten anderer Personen. Auch das Bestehen auf die Beantwortung einer gestellten Frage kann gemeint sein. Es kommt aus dem Lateinischen, auf etwas treten, stellen, inhalten. Ja? Und jetzt kannst du mit dem Wort so umgehen, wie der Josua gesagt hat, es wird viel geschwätzt. Ja? Und so kannst du das Wort auch benutzen. Du kannst viel schwätzen. Ja, ich habe geglaubt und ich hab gesagt und wie auch immer. Das ist eine andere Qualität, als wenn ich auf dem Wort insistiere. Ja? Wenn ich da draufstehe, auf den Verheißungen, ja, mit Nachdruck drauf bestehe und nichts anderes zulasse. Ja? Ich lasse einfach nichts anderes zu. Manchmal so im Heilungsgebet kommen Leute und die sagen, ich habe geglaubt und ich glaube das. Und du merkst es irgendwie vom Geist her, es ist gesagt, ja, es ist halt gesagt, ne? Weil es im Wort steht, es ist halt gesagt. Aber es ist, und manchmal als Heilungsdiener ist es mir in der Vergangenheit so gefallen, passiert, dass ich manchmal so auf diese Schiene draufgegangen bin. Ja, ich bete halt und es ist halt gebetet, ja. Aber das ist nicht das Wort im richtigen Gebrauch. Das Wort im richtigen Gebrauch ist, darauf zu insistieren, ja. Und wenn du so betest, dann passiert was, ja. Wenn du darauf insistierst, dass die Verheißungen Ja und Amen sind, ja. Heilung ist angesprochen worden, ja. Darauf insistiert hast du eine andere Qualität. Wenn du so betest, insistierend, und so sollten wir immer beten, ja. Sonst brauchst du nicht beten, dann halt Mund, ja. Aber wenn du betest, dann insistiere, ja. Es gibt das Wort und da gibt es Verheißungen drinne und die sind Ja und Amen. Jesus sagt, es ist Ja und Amen. Das heißt, so ist es. Punkt, basta, aus. Und völlig wurscht, was andere sagen, ja. Völlig wurscht, was andere sagen, ja. Wenn es im Wort heißt, ich bin geliebt, dann ist es Ja und Amen. Völlig wurscht, was deine Seele dazu meint. Oder dein Papa oder deine Mama oder deine Kinder oder deine Kindergärtnerin. Oder völlig wurscht, wenn das Wort Gottes sagt, ich bin geliebt, dann bin ich geliebt. Und wenn das Wort Gottes sagt, ich bin behütet, dann bin ich behütet. Egal, was irgendwer sagt, ja. Dann bin ich geschützt, ja, dann bin ich geschützt, ja. Wenn das Wort Gottes sagt, ich werde meinen Fuß nicht an einem Stein stoßen, ja, weil der Hüter Israels wacht über mich, dann ist das Ja und Amen, ja. Dann bestehe ich da drauf, dann insistiere ich darauf, ja. Wenn es heißt, mein Backtuch wird immer gefüllt sein, das heißt, mein Konto wird immer gefüllt sein, mein Kühlschrank wird immer gefüllt sein, dann insistiere ich da drauf, ja. Dann gehört das mir, weil Jesus hat es vollbracht. Das heißt nämlich hier, dieses war am Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist, ja, und ihr wisst ja, Jesus war oder ist das Wort, ja, und durch das haben wir alles. Und die Verheißung im Wort Gottes sind Sachen, auf die wir insistieren müssen, drauf beharren müssen, drauf bestehen müssen. Auf der einen Seite diese Entspanntheit wirklich sich fallen zu lassen, weil du ja Gott kennst, ja, aber trotzdem, wie es der Josef so schön gesagt hat, wir insistieren darauf, ja. Mir kam dann dieses Bild von so einer Gerichtsverhandlung. Weißt du, wenn du eine Strafsache auszufechten hast und du suchst einen Anwalt, der mit reingeht und der dann vor den Richter tritt, ja, und sagt, ja, ich weiß, mein Klient hat recht und ich hätte doch gern, dass er freigesprochen wird, ja. Ich würde es doch gern wünschen, ja. Also so einen Anwalt, den würde ich sofort feuern, ja. Ja, den würde ich feuern. damit kommst du nicht weiter. Ja? Du brauchst einen Anwalt, der sagt, hier, es steht im Grundgesetz drin, es steht in dem Paragraphen, es steht in dem Paragraphen. Mein Klient, ja, der ist völlig, völlig frei von jeder Schuld. Ja? Der ist völlig frei, der ist völlig frei. Und diese Strafsache ist sofort abzulehnen oder wie sagt man, einzustellen. Ja, und so müssen wir mit den Verheißungen umgehen. Weißt du, der Verkläger, der Brüder, der macht eine Sache, er verklagt, ja. Er verklagt dich in deinen Gedanken, ja. Er bringt andere Leute dazu, dich zu verklagen, ja. Und du weißt genau, das ist Unrecht, ja. Du weißt genau, das ist Unrecht, weil Gott für dich ist, ja. Und jetzt müssen wir insistieren, weil Jesus insistiert auch. Ja, er steht vom Thron Gottes und er insistiert. Das heißt, er ist unser Fürsprecher. Und wir insistieren auch. Das sagt, diese Krankheit hat in meinem Leben nichts zu tun. Ja, diese Krankheit hat da nichts zu tun. Ja, diese Finanzverluste haben da hier nichts zu sagen, nichts zu tun. Ja. Seid ihr dabei? Also ich bin da hundertprozentig dabei. Ne? Und da können wir völlig entspannt sein, weil wir haben einen Fürsprecher. Ja, und wir hauen ins selbe Horn rein. Wir hauen ins selbe Horn rein. Ja, es ist ein Unterschied, ob du betest, Herr, ich wäre doch gern gesund. Ja, oder ob du sagst, ich bestehe darauf, ja, ich bestehe darauf, hier Jesaja 53, Vers 5 sagt es, durch deine Wunden, Jesus Christus, ist mir Heilung geworden. Weißt du, wenn du so ins Heilungsgebet gehst hier vorne und sagst, Herr, das ist die Wahrheit, ja, wir zwei machen uns jetzt eins, das gehört uns und wir bestehen darauf, dass das jetzt sichtbar wird und dass jedes Symptom, was da noch da ist, verschwindet, ja, in Schnelligkeit. Es ist ein anderes Gebet. Ja, es ist ein anderes Gebet. Und so solltest du umgehen mit deinen sämtlichen Problemen. Ja, auf der einen Seite die Entspannung. Ja, mein Herr ist der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, ich liebe ihn, er liebt mich. Was kann mir passieren? Aber dann gibt dir der Heilige Geist Aufträge, und zwar zu beten, zu insistieren und zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja, Teufel, du packst deine sieben Sachen und gehst on the way oder mach dich aus dem Staub, mach dich vom Acker, ja. Du hast hier nichts mehr zu suchen. Weißt du, wir sind dafür gedacht, einen teufelfreien Raum zu haben, ja, in deiner Umgebung, ja. Ja. Und in unserem Land, ja, in unserem Land auch. Deswegen beten wir am Donnerstag, deswegen haben wir dieses 24-Stunden-Gebet. Wir insistieren da, wir bestehen auf unserem Recht, ja. Wir bestehen ja nicht mehr auf irgendeiner Gnade, die Gott uns geben möchte, sondern auf unserem Recht, weil es Gott gesprochen hat. Er hat es ja gesprochen, ja. Wir bestehen auf unserem Recht. Wir bestehen auf unserem Recht, dass es mit unserem Land nicht zum Teufel geht. Ja? Wir bestehen auf unserem Recht, dass unser Land ja ein Land genannt wird, wo Gott groß gemacht wird, ja? Wo das Evangelium groß gemacht wird, ja? Wo Menschen sich reihenweise und scharenweise bekehren, weil sie erkennen, dass Gott gut ist, ja? Weil sie wissen, dass Gott gut ist, weil der Teufel hier jeden Raum verliert, ja? Wir bestehen auf einer Gesetzgebung, die gottkonform geht, ja? Wir insistieren darauf, ja? Wir sondern nicht mit uns, ja? Und wenn wir hier vielleicht 50, 60 Leute sind, ja? Das reicht völlig aus, um zu insistieren, dass sich hier was ändert, weißt du? In dieser, ja, manchmal kann man schreien, aber das muss man auch nicht. Wir müssen nur von dieser Haltung her insistieren, ja, insistieren. Schreien hilft manchmal und sagen, so bis hier ja, und nicht weiter, ja. Schluss mit lustig, ja. Oder mit Ernst. Ein blöder Spruch, Schluss mit lustig, ne? Schluss mit ernst muss es heißen. Ja, und der erste Schritt ist, den Teufel nicht so wichtig zu nehmen, weil der hat nicht viel Kraft, weißt du. Und wenn du insistierst, du brauchst auch nicht da, weißt du, zu powern und zu powern und zu powern. Du sprichst und dann passiert es, weil ja Gott für dich ist, weil ja Gott es gesagt hat. Weißt du, du insistierst ja nicht in dein Wort, sondern in sein Wort, ja. Ja, und sein Wort ist die Wahrheit und auf dieser Grundlage stehen wir. Wenn Jesus sagt, wer auf dieses Wort baut, ja, der hat auf Fels gebaut und ich auf Sand gebaut, ja. Und da stehen wir drauf und das gehört uns und da sind wir ganz locker. Weißt du, du hast eine gute Zukunft vor dir, ja. Wenn dein Geschäft in Bach runtergeht, dann sagst du, nicht mit mir, ja. Egal, wo die Aufträge herkommen sollen, die kommen aber jetzt, ja, weil die stehen mir zu. Warum? Weil Jesus für dich alles getragen hat. Weil Jesus, weißt du, ist ja so stark, Jesus hat für dich das ganze Gesetz erfüllt, ja, weil er ohne Sünde war. Das heißt, jetzt steht dir der ganze Segen des Gesetzes zur Verfügung. Alles, was unter 5. Mose 28 unter Segen steht, das gehört dir. Kannst du dir mal durchlesen. Das gehört alles dir und da gehört auch dein Geschäft dazu, dein Acker. Ja, da steht der Acker. Du hast vielleicht keinen Acker oder eine Baumwiese, aber du hast ein Geschäft, ja? Oder du hast einen Beruf, ja? Oder du hast irgendwas anderes zum Laufen, ein Ding zum Laufen, weißt du? Und das kommt hervor. Das heißt, der Schatten ist auf deiner Rechten, die Rechte ist ja die Hand, ja? Die vorwärts geht, ja? Die Sachen zur Vollendung bringt, die Sachen hervorbringt, weißt du? Du hast Ideen in deinem Kopf, die dir Gott gegeben hat, ja? Und Gott bringt es hervor und du gehst da kühn hinein. Weißt du, wir müssen lernen, kühn zu werden, auch kühn in Sachen hineinzugehen. Ja, ich warte mal, bis Gott sich mir deutlich offenbart. Geh doch mal, hab doch keine Angst vor Fehler. Lächerlich machen gehört dazu, das gehört zum Geschäft, ja. Aber wenn du Angst davor hast, dann wirst du ja nie was tun. Du wirst nie was tun. Ja, geh doch mal in irgendwas rein, was dir Gott schon lange gezeigt hat, ja. In dein Traumbuch, geh mal in irgendwas rein. Was da drin steht, da steht, ich werde dieses Jahr 20 Leute zu Jesus führen. Ja, dann sag doch mal jemand was von Jesus. Ja, sprich doch mal. Du hast gesagt, machst dich vielleicht lächerlich. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, weißt du. Wenn dein Ruf erst ruiniert ist, dann lebt sich's völlig ungeniert, weißt du. Da kannst du alles sagen. Irgendwann kannst du alles sagen, heißt ja der schon wieder. Ja, aber... Du lebst locker und leicht, ja. Du brauchst ja auch nicht das Wohlwollen der Menschen um dich herum. Du hast jetzt schon das Wohlwollen Gottes. Aber das Wohlwollen der Menschen um dich herum wird sich dir auch zuneigen. Wenn du aufhörst, darum zu buhlen, sage ich mal jetzt so ungeschützt. Bei Gott ist für dich. Und dann heißt es weiter, in ihm, im Wort, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Weißt du, wenn so ein, der Tobi hat das so schön erklärt, wenn das dunkel ist, dann, das kann man dann so, es ist ja dunkel. Wenn du in den Raum reinkommst und es ist dunkel, da siehst du erstmal nichts. Aber wenn du das Licht anmachst, da siehst du klar. Und weißt du, wo wir hinkommen? Da ist das Licht und da sehen die Menschen klar. Die sehen ja nichts in der Finsternis. Weißt du, deswegen sagt der eine, ja, Corona impfen so und so. Und der andere sagt, Corona impfen so und so. Und keiner weiß mehr, was richtig ist. Keiner weiß mehr, was Sache ist, weil sie das Licht nicht haben. Wir haben das Licht in uns. Und wenn wir irgendwo hingehen, dann wird es plötzlich taghell. Ja, taghell. Die Finsternis kann das Licht nicht ausmachen. Ist dir das bewusst? Ja. Und so eine kleine Kerze beleuchtet auch einen Raum, vielleicht nicht so ganz so hell, aber die Finsternis kriegt die Kerze nicht dunkel. Geht irgendwie nicht, ne? Ja. Aber du bist keine Kerze, du bist so ein Flutlichtscheinwerfer wie beim FC Bayern, weißt du, im Stadion, ne? Wenn du irgendwo hinkommst, ja. Da wird plötzlich alles glockenhell, ja. Und die Leute wissen Bescheid. Deswegen sagt ja Jesus, die Blinden führen die Blinden, ja, weil sie einfach in der Finsternis laufen. Aber wir haben das Licht, ja. Wenn du mit Leuten redest und versuchst, ihnen Jesus zu erklären, die kapieren das ja nicht. Und wie funktioniert das? Und warum soll gut sein? Und warum soll er gut sein? Und warum lässt er das alles zu? Aber durch das Licht, was in uns ist, wird es offenbar. Ja? Und die Menschen erkennen Jesus durch dein Licht, was in dir ist. Was will ich damit sagen? Gott ist gut, ja. Und wir sind sicher, weißt du? Gott ist gut und wir sind sicher. Und wir insistieren, weißt du, das ist mir so wichtig. Du insistierst auf seinem Wort. Ja, du. Du insistierst auf seinem Wort, ja, und bist ganz locker und gelassen dabei. Ja. Und jetzt geht man noch. Seid ihr dabei? Ja. Wir geben, weil Gott gut ist. Ja. Auch weil er uns auch mit dieser Gemeinde gesegnet hat. Er hat uns total gesegnet mit dieser Gemeinde, mit diesem Gebäude, mit dem, das wir uns haben. Ist euch das eigentlich klar, wie er uns gesegnet hat? Ja? Das ist total die Fülle des Segens, empfinde ich. Ja? Diese Gemeinde, was die Liebe, die zwischen uns fließt, ist total die Fülle des Segens. Ja, nimm einfach das, was dir der Heilige Geist zeigt. Sei ganz entspannt. Beim Geben merkst du es am ehesten, wie entspannt du bist. Dann können wir die Eimer, wer gibt die Eimer durch? Ist jemand da? Ah ja, okay. Ich hätte früher nie gedacht, dass Gott so gut ist. Dass Gott so gut ist. Irgendwie hast du ja immer gedacht, Gott muss ja gut sein. Gott ist sicherlich gut, aber dass Gott so gut ist. Und ich glaube, da werden wir noch mehr reinkommen in diese Erkenntnis, wie Gott tatsächlich ist. Vielleicht in 2 Jahren denkst du, ich hätte auch nicht gedacht, dass Gott tatsächlich so gut ist. Ja. Das heißt, überleg mal, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Das ist schon der Hammer. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Weißt du, du kannst jeden Morgen neu anfangen. Das ist so gewaltig. Jeden Morgen kannst du wieder von vorne anfangen. Das heißt ja nicht zu jeder Zeit, weißt du. Selbst Marina. Ja, streckt eure Hände aus, die rechten oder die linken, und insistiert in dieses Opfer hinein. Vater, ich danke dir für diese Sammlung, Herr, die eine Frucht der Liebe ist, Vater. Und ich danke dir, dass es zurückfließt zu jedem einzelnen Geber. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Verheißung, ja. Ja. Einfach, wenn du deinen Segen fließen lässt, es fließt zu jedem Einzelnen zurück, 30, 60, 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Dann gibt es noch die Ansagen. Am Donnerstag, 17.30 Uhr, ist Schatzsuche mit Manuela. Treffpunkt hier, ne, oder? Gebetsraum. Ah ja, da steht es. Gebetsraum. Wer zum ersten Mal mitkommen will, bitte bei Manuela melden. Auch am Donnerstag um 19 Uhr haben wir Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, mächtige Erweckung, neue Ebene der Kraft und der Herrlichkeit in unser aller Leben. Und ich habe so den Eindruck, das beginnt in allen Ecken und Enden in unserer Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft. Weißt du, wo die Finsternis am größten ist, ist auch das Licht am stärksten. Ja. Und das Licht scheint und es kommt hervor. Das Gebet ist echt powerful. Und es geht dann gleich um 19.30 Uhr über in die Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer. Wer ist ein übernatürlicher Weltveränderer? Das sind wir alle, weißt du, durch dein Licht, das du bringst. Hier im Zentrum, seid möglichst live dabei. Aber wenn du weiter weg wohnst und nicht kannst, kannst du auch am Livestream teilnehmen für Schüler, ne? Für Schüler nur, ja, genau. Anmeldung zur Schule über schuleglorylife.net. Du kannst auch bis zu 3-mal schnuppern. Am Freitag, 5.11. 19 Uhr haben wir wieder Connected, der besondere Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren hier im Zentrum. Freitag, Samstag ist der Pastor Georg bei der Konferenz Übernatürliches Bootcamp 2021, organisiert von Reach Out International in Pracht, Rheinland-Pfalz. Infos unter Reach Out International, intel21@gmail.com, haben wir es da oben, können Sie lesen. Bitte betet mit dafür. Ja? Am Sonntag, am 7.11. 10 Uhr, haben wir Herrlichkeitsgottesdienst mit Abendmahl und anschließend einen gemeinsamen Mittagessen haben wir auch. Genau. Genau. Alle sonstigen wichtigen Termine im neuen Aufbruch. Für November, Dezember am Welcome-Tisch oder Infoständer nehmt euch mit. Und dann das Gebet für die Kranken und Gebetshotline ist auch eingeblendet, genau. Okay, und dann wende ich mal deinen Nachbarn zu. Sag, du bist gesegnet. Du bist geliebt. Du bist das Licht. Sein Wort lebt in dir. Sein Wort hat die Kraft. Und du bist völlig entspannt. Völlig gechillt. Und du insistierst. Und du bestehst auf die Verheißungen des Wortes. Und du lässt nicht locker. Ja? Und du stehst drauf, bis du es hast. Ja. Heute, morgen, die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Euch den besten Abend, die beste Heimfahrt. Jetzt haben wir schon 10:30, die Uhr bringt mich ganz durcheinander. Ich habe schon völlig überzogen, das kann gar nicht sein hier. Die beste Zeit bis Donnerstag oder bis Sonntag oder bis wir uns wiedersehen. Ihr seid die Besten. Amen. Ja.